Deutschlandradio Kultur 2254. Guten Morgen, am Mikrofon begrüßt Sie hier ganz herzlich Monika van Bever. Die Bundesagentur für Arbeit hat eine neue Hartz-IV-Statistik vorgelegt. Danach haben die Jobcenter zwischen August 2011 und Juli 2012, also in 12 Monaten, mehr als 1 Million Mal Sanktionen erlassen gegen Hartz-IV-Empfänger. Das sind 38% mehr als im Jahr 2009. Und Sanktionen, das heißt Kürzungen. In den meisten Fällen sind damit sogenannte Meldeversäumnisse bestraft worden. Also zum Beispiel, weil jemand nicht zum Beratungstermin erschienen ist oder zum Vorstellungsgespräch. Jeder Siebte hatte sich geweigert, eine Arbeit oder einen Eurojob anzunehmen. Die Linken sagen dazu, diese Vorschriften, Kontrollen, diese Strafen sind menschenunwürdig und verfassungswidrig. Das Erwerbslosenzentrum Deutschland spricht von einer Sanktionswut. Die FDP dagegen sagt, das Fordern gehört zum Fördern dazu. Und das Institut der deutschen Wirtschaft sagt, die Empfänger würden vielleicht auch einfach nur besser betreut. Das sind so in etwa auch die Pole der Diskussion bei uns im Internet, also auf Facebook. Warum nimmt jemand, der einen Job sucht, Termine nicht wahr? Fragen die einen, die anderen sprechen von Erniedrigungen und Zwangsfortbildungen. Was ist Ihre Meinung? Sanktionen gegen Hartz-IV-Empfänger, darüber reden wir in dieser Nacht. Ist das demütigend oder ist es einfach konsequent, weil man Missbrauch verhindern muss? 00800 2254 2254, das ist unsere Nummer hier. Sie können jetzt anrufen und mitdiskutieren und es haben auch schon sehr viele angerufen. Guten Morgen an Uwe Gutzeit. Ja, guten Morgen, Frau von Bever, ich grüße Sie. Hallo. Also ich denke schon, es ist nicht, wie in Ihrem Videotext steht, nur herzlos und kalt, dann würde man das etwas verniedlichen, sondern ich finde es sogar menschenverachtend, wenn man Menschen also die Leistung ganz streicht und diese Menschen dann ihre Rechnung nicht bezahlen können, die ganzen Verpflichtungen, die sie haben, nicht bezahlen können, im Endeffekt vielleicht sogar noch die Wohnung verlassen können. Das ist nicht menschlich und ich habe das schon im Vorgespräch gesagt, ich bin eigentlich Befürworter des bedingungslosen Grundeinkommens, weil man dann Diskriminierung der Menschen vermeidet. Und es ist ja so, wenn jetzt zum Beispiel jemand in der Wirtschaft oder Politiker also irgendeine Sache macht, die nicht in Ordnung ist, da wird ihnen ja auch nicht das Geld gekürzt. Ja, so, da sagte Ihre Vormoderatorin, sage ich jetzt einfach, die arbeiten ja. Ja, gut, ich meine, dann kann man auch sagen, was ist zum Beispiel mit dem Peter Hartz damals, mit Schröder, die ganze Sache ist damals ausbaldowert worden. Das war ja auch die Zeit, wo er sich da strafbar gemacht hat. Tja. Wer meinen Sie, wer hat sich strafbar gemacht? Na, Peter Hartz, er ist rechtskräftig verurteilt, kann man ja sagen. Und das hat natürlich mit diesen Hartz-IV-Gesetzen zu tun gehabt. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ja in diesem Land immer nur gegen die Kleinen. Es wird dann immer wieder von einem Missbrauch geredet. Wir haben heute die Diskussion bei dieser Maischberger gehabt. Es ist dann eigentlich nur noch eine Hetze. Es geht immer nur darum, dass die Betroffenen selber eigentlich an ihrer Situation ja schuld sind. Es ist auf lange Sicht nicht mehr hinzunehmen. Ja, ich denke mal, wir sind eines der reichsten Länder der Welt. Es wäre für uns kein Problem, dieses Grundeinkommen zu bezahlen. Wir haben Grundeinkommen heißt, dass jeder ohne eine Arbeitsleistung zu vollbringen, einfach jeder Mensch, der auf der Welt ist, ein bestimmtes Grundeinkommen bekommt. Ich schließe jetzt mal Millionäre natürlich aus, das ist ganz klar. Aber Menschen auf jeden Fall ein Grundeinkommen, von dem sie leben können. Und das ist mit Hartz IV nicht möglich. Und wenn wir 600 Milliarden haben, die wir für die Banken geben, also im Endeffekt denen noch geben, die wir die Misere mit zu verdanken haben, dann können wir auch für Autobahnbau und was wir alles Mögliche finanzieren. Wir alleine schon die ganzen Behörden, die finanziert werden, das sind aufgeblähte Wasserköpfe. Ich sage mir, dann kann man auch das finanzieren. Und ich denke, dass ein Großteil dieser Sanktionen, das ist ja auch eigentlich eine Sprache, die keiner mehr hinterfragt, das ist ja eine Kriegssprache. Sanktionen kriegte früher Kuba von den USA über, also USA hat über Kuba Sanktionen verhängt. Ne? Und ich sage ganz einfach mal, es ist ja meistens auch Willkür dabei. Wir wissen nicht, warum hat jemand zum Beispiel einen Job angelehnt, vielleicht konnte er nicht gesundheitlich machen, ja, zum Beispiel eine Begründung. Oder weil vielleicht familiäre Zwecke dazwischen stehen. Man darf ja eines nicht vergessen, die Arbeitsämter, es sind ja eigentlich immer noch Ämter, die sich jetzt Agenturen nennen und die Klienten sind Kunden. Ja, aber es sind ja keine Kunden eigentlich, weil sie kaum Rechte haben. Also, da müsste mehr getan werden, um die Leute zu fördern. Und das Fordern, sagen Sie, ja, das Fordern, von dem die FDP da zum Beispiel spricht, das sagen Sie, das ist ja menschenunwürdig. Es ist demütigend. Herr Gutzeit, ich danke Ihnen erstmal ganz herzlich für Ihren Anruf. Wir haben hier wirklich wahnsinnig viele Hörer schon in der Leitung. Gero Willing ist jetzt am Telefon. Guten Morgen nach Jena, Herr Willing. Ja, recht schönen guten Morgen. Ich möchte mich auch gleich anschließen an den Herrn Gutzeit und das bestätigen. Also ich finde, dass diese Kürzungen systematisch vorgenommen werden, dass da eine Methode dahinter steckt, nach dem Motto, Kleinvieh macht auch Mist und viele wehren sich ja auch nicht dagegen. Ich kenne hier einige Fälle in Jena und hier gibt es eine spezielle Stelle, heißt Mob e.V., die also Menschen unterstützt, die das mitbekommen haben, dass sie also systematisch um Leistung, man kann schon sagen, betrogen werden und sich da auch gerichtlich wehren. Und in den Sozialgerichten, das ist hier Altenburg, stapeln sich auch schon die Prozessakten bis unter die Decke. Da sind mehrere Monate, wenn nicht gar Jahre Wartezeit. Also letztendlich durch den erhöhten Aufwand, wenn man sich dagegen wehrt, macht ja die Kommune oder das Land, so je nachdem, wer der Träger ist von dem Geld, meistens ist es ja hier die Kommune, machen eigentlich nasse, ne? Weil da kommen ja dann die Prozesskosten dazu, Richter und so weiter. Das da wird ja nicht jeder dagegen sich wehren, nicht? Also. Ja, und deshalb denke ich, dass es also unterm Strich noch lohnt für die Ämter, ne? Dass sie diesen Weg gehen. Aber Sie meinen, die tun das nur, also um sozusagen Geld zu verdienen? Naja, aber also Geld nicht auszugeben. Ja, nicht, genau, das meine ich, Geld nicht auszugeben, Sie haben recht. Das ist ja ganz eindeutig, ne? Weil die Kürzungen ja in den Fällen, die ich kenne, völlig willkürlich vorgenommen wurden und jeglicher Grundlage entbehrten. Naja, also es geht ja meistens darum, offensichtlich jedenfalls nach dieser Statistik, dass die Leute dann nicht zu vereinbarten Beratungsgesprächen oder auch Vorstellungsgesprächen kommen. Also kann ja immer mal passieren. Ne? Sicherlich ist da der eine oder andere dabei, der nimmt es nicht so genau. Aber auf der anderen Seite kenne ich auch einen Fall, dass wenn sie zwischen 40 und 50 sind und kommen in ihrem alten Job nicht mehr zurecht, möchten aber noch arbeiten, da ist auch kein Geld da für eine Umschulungsmaßnahme. Ne? Und Sie hatten vor kurzem das Thema hier, diese Studie, helfen Sie mir mal, ich glaube, das war die Friedrich-Ebert-Stiftung. Ne? Welche Studie meinen Sie denn jetzt? Über die politische Einstellung hier, speziell im Osten auch. Ja, und? Da müssen Sie sich mal jetzt auf der Zunge zergehen lassen. Die Leute, die das betrifft, ne, was wir heute besprechen, denen braucht man eigentlich nur zu sagen, hört mal zu, im Oktober gab es 12.187 Asylanträge. Mehr brauchen die rechten Parteien eigentlich nicht zu sagen. Ne? Gut, also Sie sagen, das bringt den falschen Parteien Zulauf. Herr Willing, auch Ihnen ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf. Wolfgang Stark, guten Morgen an Sie nach Berlin. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Hallo. Also ich möchte mal versuchen, auf eins hinzuweisen. Weil hier gab es ja nicht nur weniger Geld und so weiter und so fort, sondern auch der rechtliche Status von Menschen wurde verändert. Wenn früher der Familienernährer arbeitslos geworden ist, ist der Familienernährer zum Arbeitsamt gegangen und die Familie mit den Kindern waren beim Jugendamt und wurden vom Jugendamt versorgt, finanziell. Heute ist es so, wenn heute der Familienernährer arbeitslos wird, wird die Familie in Sippenhaft genommen und das Ganze wird eine Bedarfsgemeinschaft. Und das führt dann zum Beispiel mal dazu, dass ein 15-jähriges Mädchen hier aus meiner Nachbarschaft, ein ganz konkreter Fall, in eine Klassenfahrt macht. Die Mutter geht anschließend hin zur Arge, zum Jobcenter und möchte gerne die Kosten dafür ersetzt haben. Und die Arge geht hin und macht einen Negativbescheid, 20% Kürzung, weil die Tochter hätte sich abmelden müssen. Jeder Mensch, der in einer Bedarfsgemeinschaft lebt und die Zone, den Bereich verlässt, den das Jobcenter als Territorium sozusagen hat, muss sich beim Jobcenter abmelden, beziehungsweise muss sogar fragen, ob er gehen darf. Weil er dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung steht, oder wie ist diese Regel? Wie auch immer. Aber hier betrifft es ja das 15-jährige Mädchen. Ja, ich verstehe schon. Und dieser rechtspolitische Status, der sich verändert hat für das Mädchen zum Beispiel, also für die Familie sowieso, das ist eine Verelendung. Und das finde ich einfach katastrophal, dass das gar keine Rolle spielt in der ganzen Thematik. Das ist ja ungeheuerlich eigentlich, wenn man sich da mal überlegt, was in der Bundesrepublik Deutschland durch Schröder und die Grünen hier fabriziert worden ist. Auf der anderen Seite geht es ja auch darum zu sagen, wenn jemand eben keine Arbeit annehmen will oder diese Beratungsgespräche nicht annimmt, das ist ja der eigentliche Hintergedanke dabei, dann kriegt er eben nicht weiter das Geld von der Gemeinschaft. Also die Leute, die es wirklich darauf anlegen, sowas zu tun, die gehen zum Arzt und lassen sich krank schreiben oder sind ein Alkoholiker oder haben sonst was oder wie auch immer. Da gibt es genügend Nebenkriegsschauplätze, an denen die verschwinden können. Und diese Sanktionierung, das hat ja der erste Redner ganz toll gesagt, ne? Kuba wird sanktioniert und so weiter und so fort. Ne? Diese Sanktionieren ist doch ungeheuerlich. Die betrifft ja jetzt bei dieser Nachbarschaftsgeschichte, die ich gerade erzählt habe, mit dem 15-jährigen Mädchen. Wo leben wir denn? Ja, das ist. Ne? Da kriegt die Familie 20% gekürzt, weil das Mädchen sich nicht abgemeldet hat. Was für einen rechtspolitischen Status hat denn dann so ein Mensch in der Bundesrepublik Deutschland, wo das Grundgesetz doch eigentlich vorherrschend ist? Ja. Also ich finde es wirklich schade, dass dieser Bereich auch, und ich bin auch der Meinung, dass aufgrund dessen, dass die Familien bei der AGE gelandet sind, sehr viele problematische Familienverhältnisse nicht mehr bearbeitet werden können, weil die dann nämlich auffällig geworden sind, weil die Familien früher zum Jugendamt gegangen sind. Also, das macht diese rechtspolitische Stellung macht es schwierig, aber vor allen Dingen sagen Sie, da wird gekürzt an Stellen, wo man eigentlich nicht kürzen sollte. Herr Stark, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf. Herr Tegeler ist jetzt am Telefon in Berlin. Auch schönen guten Morgen an Sie, Herr Tegeler. Ja, schönen guten Morgen. Ja, was ist Ihre Meinung? Gesetze und Vorschriften, die müssen natürlich befolgt werden. Und wir leben in einer Demokratie und da hat die Mehrheit nun mal entschieden, scheint so, und die Mehrheit hat entschieden über die Minderheit. Und die Minderheit sind eben nun mal die Armen und die Arbeitslosen. Und die müssen dann natürlich auch das tun, was die Mehrheit fordert in einer Demokratie. So könnte man das denken. Allerdings gibt es sowas in der Verwaltung wie Zumutbarkeit und Übermaßverbot. Und davon wird eigentlich diese Rechtsgrundsätze, die für jedes Gesetz und für jedes verwaltungsmäßige Handeln gelten, die werden eigentlich nicht mehr so richtig beachtet. Übermaßverbot, also dass man nicht unverhältnismäßig agiert. Ja, also man könnte auch sagen Verhältnismäßigkeitsprinzip, aber Übermaßverbot als noch schärfere Formulierung. Und also es muss alles auch im Rahmen der Verhältnismäßigkeit sein. Da könnte man denken, im Einzelfall ist das zutreffend, aber wenn das eine ganze Volksgruppe quasi am unteren Ende des Spektrums einer Gesellschaft betrifft und millionenfach eine Art von Strafen denen auferlegt wird, dann muss man insgesamt von einem Übermaß an Leistungssanktionierung und gesellschaftlichen Strafen sprechen, die schon fast den Charakter von Volksverhetzung haben. Denn es kann ja nicht sein, dass nur eine Volksgruppe herausgegriffen wird und dort wird das Gesetz oder die Gesetze, wie auch immer, es sind ja ganz viele Gesetze, die ineinander greifen. Es ist ja nicht nur SGB 2 oder 4 oder 10, je nachdem, welche gerade Vorschrift da zur Anwendung kommt. Es sind auch bürgerliches Gesetz, Zivilprozessordnung, Sozialgesetz, Sozialgerichtsordnung und so weiter. Und wenn das nur auf eine Volksgruppe oder eine Personengruppe sich beschränkt und andere mehr oder weniger nicht so scharf kontrolliert und verfolgt werden, dann ist das so wie, sag ich mal, bei den Sinti-Roma in früheren Zeiten, das ging ja noch bis in die 70er Jahre hinein, dass die dann übermäßig verfolgt wurden von der Gesellschaft, von der Polizei, von der Ordnungspolizei, Gesundheitspolizei, wie auch immer, dann ist das erfüllt es fast schon den Tatbestand der Volksverhetzung. Und das darf eigentlich in einer Demokratie nicht sein. Also zum einen muss man aber erstmal sagen, es betrifft nur 3,2 aller Hartz-IV-Empfänger, die da so Sanktionen abbekommen haben. Das ist mal das eine. Das andere. Wesentlich mehr. Es sind wesentlich mehr Sanktionen, aber das ist jedenfalls die Statistik von diesem Bundesarbeitsamt da. Also das sind 3,2%. Sie sagen, es sind mehr, aber wie auch immer. Das Argument ist ja ein anderes. Das Argument ist, diese Empfänger bekommen Geld von der Gemeinschaft, und wir haben hier dafür Regeln aufgestellt. Gesagt. Ja, genau. Aber das sind Mehrheitsregeln. Das betrifft also eine Mehrheit. Wir haben ja auch einen Minderheitenschutz im Grundgesetz. Dieser wird immer weniger beachtet. Also die Mehrheit kann ja nicht beschließen, sagen wir mal, Es gibt da ein Meldesäumnis und der wird jetzt zum Tode verurteilt. Oder der kriegt verschärfte Kerkerhaft, Wasser und Brot. Kann man ja alles beschließen in einer Demokratie. Also wie kommen diese Mehrheitsverhältnisse zustande? Welche, sag ich mal, Grundrechte sind dadurch noch gewahrt oder welche werden nicht mehr gewahrt? Und da muss man insgesamt jetzt, im Einzelfall kann das ja durchaus alles gerechtfertigt sein, aber wenn das Millionen Menschen betrifft und davon auch die Familienangehörigen, dann sind das ja noch wesentlich mehr. Und es sind ja vorher noch 3-4 Mal mehr Verfahren eingeleitet worden. Also das sind durchaus die gar nicht alle durchgehen. Mehr. Und dann muss man sagen, im Versteckten, im Hintergrund sind fast alle betroffen durch Regelabfragen von Konten, von Verwaltungsämtern, von bei Kfz-Behörden, bei Einwohnermeldebehörden und. Davon ist fast jeder zweite mindestens betroffen. Das wird schon fast grundlos gemacht, aber das Gesetz schreibt immer einen Grund vor. Es muss ein anlassbezogenes Verfahren sein und das ist oft nicht mehr der Fall. Herr Tegeler, ich danke Ihnen erstmal herzlich für Ihren Anruf. Ja, schöne Nacht noch. Wir reden heute über Sanktionen gegen Hartz-IV-Empfänger und die Frage, ist das demütigend oder ist es konsequent? Thomas Rudeck, schönen guten Morgen an Sie. Ja, guten Morgen. Hallo. Hallo. Ich finde es sehr gut, dass Sie nochmal versucht haben, gerade auch so die Quantitäten nochmal auch zu formulieren. Es sind ja jetzt egal, ob es 3 oder 5% sind, aber es sind ja im Grunde genommen, klar, es gibt sicherlich auch noch Verfahren, die noch nicht spruchreif sind, die bei den Gerichten auch noch anhängig sind. Aber es sind ja, wie gesagt, 95% oder 97%. Die sich regelkonform verhalten, meinen Sie? Ja, nicht systemkonform, aber ich denke schon, dass jetzt einfach in den Medien das jetzt wieder so zu einer Schlagzeile hochstilisiert wird, halte ich auch insofern für ein Politikum, weil mich heute eine ganz andere Schlagzeile wirklich auch verunsichert hat, nämlich zum Thema Konjunktur, dass jedes vierte Unternehmen Stellenabbau plant. Und mich würde wirklich jetzt, was die 95% bis 97% Hartz-IV-Betroffenen interessiert, mich würde wirklich interessieren, in welchen Arbeitsmarkt werden diese Menschen denn eigentlich vermittelt? Ja, ich finde, man müsste Sanktionen gegenüber dem Jobcenter verhängen, in dem Moment, wo man dann zum Beispiel eine aufstockende Leistung vermittelt bekommt. Mhm. Ja, wenn man also Vollzeit arbeitet, man muss dann noch, nachdem man Vollzeit gearbeitet hat, in den Schlangen der Jobcenter stehen, um noch ergänzende SGB-II-Leistungen zu beantragen. Ja, also ich finde so diese, und ich habe mich heute auch über eine ganz große Wochenzeitung wirklich aufgeregt, über die Schlagzeile, da steht doch tatsächlich, und das finde ich schon ziemlich heftig, Sanktionen für Hartz-IV-Empfänger erreichen Rekord. Also sind nicht Sanktionen für, sind Sanktionen natürlich gegen Menschen. Und das Thema Sanktionen interessiert mich auch deshalb, weil wir in Berlin hier jemanden haben, einer der ersten Anrufer, hat ja das Thema also auch Sanktionen schon thematisiert und auch das bedingungslose Grundeinkommen thematisiert, weil hier also jemand, der für das bedingungslose Grundeinkommen sich wirklich Vollzeit einsetzt, das ist der Ralf Böß, der befindet sich heute, ich glaube, es ist der 22. oder 23. Tag im Hungerstreik. Mhm. Ja, und darüber berichten aber die Medien bedauerlicherweise nicht so viel wie über diese schön gefärbten Zahlen des Jobcenters. Ja, und wenn dann auch eine Mitarbeiterin im Jobcenter auch in dieser Zeitung heute so referiert und behauptet, wir könnten jetzt auch konsequentere und professionellere Arbeit vorweisen, würde mich interessieren, ob die Bescheide weniger angefochten werden von Seiten des Jobcenters. Ja, viele Bescheide sind ja auch fehlerhaft. Jeder zweite Bescheid, der vor den Sozialgerichten angefochten wird, verläuft erfolgreich die Anfechtung. Das bedeutet, der Bescheid ist fehlerhaft. Hm. Also ich finde, wie gesagt, liegt so viel im Argen und um diese 3 bis 5% einen solchen Aufwand zu betreiben, ich wünschte mir, man würde einen genauso großen Aufwand betreiben, wenn es um die Steuerhinterziehung in der Bundesrepublik Deutschland geht. Merkwürdig an diesen Zahlen war ja vor allen Dingen, dass, also die Zahl sagt, 3,2% aller Empfänger bekommen diese Bescheide, also diese Sanktionsbescheide, aber gleichzeitig sind es ja über 1 Million Sanktionen, die verhängt worden sind. Da müssten ja eigentlich diese 146.000 Menschen, die es sein sollen, jeder zehnmal so eine Sanktionsbescheide bekommen haben irgendwie. Ja, es war ja dann in den Medien auch zu entnehmen, dass es da wohl auch mehrfach Betroffene gibt. Ja, offensichtlich also muss es ja. Die dann gleichzeitig noch mehrfach sanktioniert werden. Und dieser Ralf Böß, von dem ich gesprochen habe, der muss momentan halt, weil er wohl irgendwelche Jobangebote, da ging es um Callcenter, also wer den Callcenter-Betrieb kennt, da wird ja teilweise auch mit äußerst, ja, ich will jetzt mal mich vorsichtig ausdrücken, aber mit äußerst merkwürdigen Strategien gearbeitet, ja, wo es um Verkauf geht und. Das ist nicht jedermanns Sache. Ja. Und Zwangsarbeit ist nun mal nicht vorgesehen in diesem System. Und ich denke schon, auch gerade was das bedingungslose Grundeinkommen betrifft, die haben ja gesagt, ja, das sollen Menschen ohne Leistung was beziehen. Ich glaube, jeder Mensch arbeitet und kann arbeiten. Und ich kenne sehr viele Menschen, die auch erwerbslos sind, die sind voll ausgelastet mit anderen Tätigkeiten. Ja, und man muss einfach den Begriff der fremdbestimmten Erwerbsarbeit, glaube ich, ganz anders definieren. Und wie gesagt, mich würde interessieren, diese anderen 95% oder 97%, die bei den Jobcentern quasi verwaltet werden, gerade vor dem Hintergrund der Meldung, dass jedes vierte Unternehmen Stellenabbau plant, wie sieht eigentlich die Perspektive aus? Wie sieht das Konzept aus? Es gibt diesen sehr schönen Spruch von einem Nobelpreisträger, von Wassily Leontjew. Der hat mal geschrieben, 1984 bereits, wenn man Pferde durch Traktoren ersetzt, wird man die Pferde nicht besser behandeln. Man entledigt sich ihrer, und heute ist die Lage vieler Menschen, grob gesagt, die der Pferde. Und deswegen kann man nicht sagen, ihr müsst mehr leisten, wenn doch gar nichts. Wenn man ja den Menschen, die da zu diesen Arbeitsämtern oder den Agenturen gehen, gar keine Arbeit anbieten kann. Thomas Rudeck, ich danke Ihnen ganz herzlich. Arbeitsfelder vermitteln, man kann, und das ärgert mich am meisten, man kann natürlich auch in Arbeitsfelder vermitteln, die sicherlich angemessen sind. Ich denke jetzt zum Beispiel pflegerischen Bereich und andere Bereiche. Nur dann doch bitte nicht bei solchen wichtigen Arbeiten, ja, wo der Dienst am Menschen im Mittelpunkt steht, dann doch bitte nicht zu prekären Bedingungen. Wollen Sie beispielsweise, dass Ihre, nehmen wir mal an, Sie haben eine pflegebedürftige Mutter, haben selbst keine Zeit, dass jetzt ein unmotivierter Erwerbsloser hier vielleicht ein paar Handgriffe tätigt, die nicht angemessen sind? Ja. Nee, das wollen wir sicher alle nicht. Herr Rudeck, ich muss weitergehen. Wir haben so viele Hörer in der Leitung. Ich danke Ihnen für Ihren Anruf. Bitte, tschüss. Tschüss. Robert Lang ist nämlich zum Beispiel am Telefon. Schönen guten Tag. Ja, wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Robert, ja. Ich habe das Vergnügen, dass ich ab Dezember auch Hartz IV bekomme. Habe in der ganzen Zeit des Arbeitslosengeld I-Bezugs eine ganze Menge Ärgernisse gehabt. Unter anderem kriege ich hier Stellen, die gar nicht zu meinem Profil passen. Das heißt, ich habe mittlerweile 22 Ablehnungen. Also Sie können ja die Frage beantworten von dem Herrn Ruder gehen. Ne? Was wird Ihnen denn angeboten? Sagen Sie mal so ein Beispiel, was wird Ihnen denn da so angeboten? In welche Arbeitsverhältnisse sollen Sie denn vermittelt werden? Ganz einfach. Ich bin gelernter Elektromeister. Ich habe mit Mitte 30 noch meinen Elektromeister gemacht. Krieg Stellen, wo ich wo drin steht, Elektroausbildung nicht zwingend vorgegeben. Das heißt, dann bin ich schlauer als der Chef. Dann bleibe ich also auch nicht lange. Ich soll mein Auto mitbringen. Ich habe kein Auto, weil ich kein Geld habe für ein Auto. Da stehen Stellen drin, ich soll im Rohbau Schlitze klopfen. Ich bin mittlerweile 56. Man sagt mir, ich bin zu alt, ich bin überqualifiziert. Habe ich beim Arbeitsamt gefragt, ob ich denn nicht eine Weiterbildung machen kann zum SPS-Techniker. Was ist das? Wissen, ja, programmierbare Steuerungen. So. Das wird angeboten, ist ein 3-Monats-Lehrgang, haben die gesagt, nee, das geht ja nicht. Wie haben Sie schon zum Meister gemacht? Ich sage, Moment, ich habe mich selbst zum Meister gemacht. Das hat mir 80.000 D-Mark gekostet damals. Ich habe Tagesschule gemacht. So, das heißt, fordern ja, nicht fördern. Fördern würde bedeuten, klar, Herr Lang, da ist eine Stelle, da können wenn Sie dann eine höhere Chance haben, bezahlen wir in den Lehrgang. Machen die aber nicht. Sondern die treiben mich, ich muss dazu sagen, ich habe Glück mit meiner Sachbearbeiterin beim Arbeitsamt, aber ich sag mal, andere haben vielleicht das Glück nicht. Ich habe mittlerweile 22 Ablehnungen gemacht, weil ich hier dauernd falsche Stellen bekomme. Auch von dem Fachbereich aus, wo ich noch nie gearbeitet habe, habe ich auch gar nicht ein Profil drin. Da werde ich hingeschickt. Ja. Und wie oft werden Sie eigentlich zu solchen Gesprächen da geladen? Wie oft muss man da hinkommen? Also ich bin mittlerweile so weit, ich bin auch kurz vor Hartz IV, dass ich also da ziemlich in Ruhe gelassen werde. Ich habe jetzt nach 3 Monaten mal wieder einen Stellenvorschlag bekommen. Das ist einer von diesen Vorschlägen, die ich auch wieder nicht ziehen kann, weil ich soll mein Auto mitbringen. Ja, und sowas nervt. Sie dürfen doch gar kein Auto. Dürften Sie ein Auto behalten? Mit Hartz IV ja nicht mehr, oder? Mit Hartz IV, glaube ich, ein ganz altes oder so. Ich weiß es jetzt auch nicht genau. Nur nochmal zum Gespräch von vorhin, von wegen mit Aufstocken. Nach meiner Information, ich habe einfach Dr. Google, Wikipedia gefragt, ist Lohn und Gehalt eine Sache zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer? Man hat mir mal geboten 7,20 Euro die Stunde als Elektromeister. Da habe ich gefragt, was soll das denn sein? Ja, das ist Tarif. Ich sage, was für ein Tarif? Ja, der Tarif der christlichen Gewerkschaft. Mittlerweile ist er verboten. So, da sagte zu mir, gehen Sie doch zum Amt und stocken Sie auf. Es geht gar nicht, weil Lohngehalt ist eine Sache zwischen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer. Da steht nichts drin vom Steuerzahler. Der das aufstocken muss. Das ist eigentlich illegal, sowas. Robert Lang, ich danke Ihnen ganz herzlich für den Anruf. Ja. Dass wir mal ein paar praktische Beispiele gehört haben, ja? Schöne Nacht noch und ja, alles Gute. Alles Gute für die Zukunft. Paar Beispiele gehört haben, was einem so angeboten wird, wenn man dann hingeht zu einem dieser Jobcenter. Ja, wir reden heute Nacht über Sanktionen gegen Hartz-IV-Empfänger hier bei Deutschlandradio 2254 in den Nachtgesprächen am Telefon. Die Jobcenter haben gerade mitgeteilt, dass sie zum ersten Mal mehr als 1 Million Strafen gegen Hartz-IV-Empfänger verhängt haben in 12 Monaten. Ist das nun gut? Ein Zeichen für professionellere Arbeit, wie Sie sagen, weil Verstöße eher auffallen, mehr Sachbearbeiter, mehr Kunden zu Gesprächen einladen, oder ist das ein menschenunwürdiges, verfassungsfeindliches Vorgehen, wie wir auch schon gehört haben? Was ist Ihre Meinung? Unsere Nummer hier ist die 00800-2254-2254. Und einige Hörerstimmen haben wir auch auf unserem Anrufbeantworter gesammelt. Hallo, hier ist Jobel Zahn von Nordheim. Ich finde es problematisch, dass die Jobcentren ständig so durchgreifen, weil manchmal das Jobcenter, es ist, um einfach mal zu sagen, darauf aus ist, um zu nerven. Meierhaus Heilbronn, es ist ganz richtig, wenn sich die Hartz-IV-Leute kontrollieren. Und wenn man ein Jobangebot hat, sollte sie hingehen. Und wenn nicht, soll man ihnen ja kein Geld geben. Wenn man entsprechende Sanktionen auf der einen Seite durchführt, dann muss man auf der anderen Seite auch ein entsprechendes Angebot kreieren für die Arbeitssuchenden. Nämlich, dass man sie in entsprechende Arbeitsverhältnisse bringt. Und dies scheint nicht der Fall zu sein. Wer wirklich Arbeit sucht, der geht auch zu diesen Beratungsgesprächen. Das sind auch schließlich Mitgliedsgelder. Und die selbst, die Arbeitslosen sind, haben ja auch mal Arbeitslosengelder bezahlt. Demeyer, ich habe kein Verständnis dafür, dass die Leistungen gekürzt werden. Ich denke auch, dass es nicht Schuld ist der Angestellten in den Jobcentern, sondern dass es Schuld der Politiker ist, die Hartz IV durchgebracht haben. Und Paragraph 31 des SGB II sieht schon da vor, dass Kürzungen von Leistungen erfolgen können. Winke mein Name, Jürgen Winke. Diese Maßnahmen sind noch nicht mal weit genug ausgedehnt, aus meiner Sicht. Die Leute vom Arbeitsamt bzw. von der Arbeitsagentur sollten viel öfter kontrollieren, weil es doch noch immer wieder zu Missbrauch der Leistungen kommt und auch der Anreiz zum Arbeiten ist viel zu niedrig. Da sind wir bei einem wichtigen Stichwort. Anreiz zur Arbeit und dem Stichwort Missbrauch. Ich glaube, darüber gibt es keinen Zweifel, dass es sowas gibt wie Missbrauch von Sozialleistungen. Also, wie strikt soll man dem begegnen? Wie soll da kontrolliert werden? Soll überhaupt kontrolliert werden oder müsste das gar nicht sein? Michael Molli ist jetzt am Telefon. Hallo, schönen guten Tag an Sie. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Sie haben heute das Thema Hartz IV. Ich möchte mich zu Wort melden und zwar möchte ich doch einmal grundsätzlich in Frage stellen, ob man einem Menschen bzw. das Leben eines Menschen in einer Überflussgesellschaft, ja in einer westlichen Welt, Industriegesellschaft wie Deutschland, überhaupt in Frage stellen darf. Kann man das? Kann ich einem Menschen, was Sie als Anreiz oder Motivation bezeichnen, kann ich einem Menschen die Pistole auf die Brust setzen und sagen, entweder oder? Kann ich das? Ist das moralisch überhaupt zu rechtfertigen? Mhm. Denken Sie das? Ob ich denke, dass man jemandem die Pistole auf die Brust setzen darf? Ja, ich weiß nicht. Sind Sie der Meinung, man muss sagen, wenn Sie arbeiten wollen, arbeiten Sie, wenn nicht, nicht? Ich weiß nicht, ob wir uns richtig verstehen. Also wenn wir davon ausgehen, dass einer auf null Euro sanktioniert wird, ja, das ist ja im Paragraph 31 SGB II möglich, dass jemand bis auf 0 Euro sanktioniert wird. Das ist für mich, wenn ich mich als Beispiel nehme, das ist für mich das Ende. Das ist das Ende. Ich werde nicht unter der Brücke schlafen. Ich bin nicht bereit zu warten, bis ich erfroren oder verhungert bin, was auch immer zuerst eintrifft. Ich werde mir ein Seil holen und mich aufhängen. Insofern ist die Sanktionierung auf null, ist für mich Mord. Mord über Umwege oder wie auch immer. Wenn ein Mensch sich weigert, an der Gesellschaft oder an der Bildung der Gesellschaft mit teilzunehmen, dann gehe ich davon aus, dass er entweder einen Grund hat oder krank ist. Mhm. Und es liegt in der im Spielraum offensichtlich von Leuten, die keine Ahnung haben, ob sie den Grund akzeptieren oder nicht. Das sind also einfache Leute, die aus berufsfremden Sparten kommen und bei der AGA arbeiten und plötzlich entscheiden dürfen und nach Vorgabe entscheiden. Und wenn sie nicht mitspielen, dann sind sie ganz schnell auf der anderen Seite des Schreibtisches. So, ich finde das System pervers. Was wäre denn das System, was Sie da richtiger fänden? Die Antwort ist ganz einfach. Jedes Mal, wenn ich eine politische Sendung im Fernsehen verfolge, ob das jetzt Hart aber fair, Maischberger, Anne Will oder Maybrit Illner ist, dann könnte ich manchmal in den Bildschirm rufen, Grundeinkommen ist die Lösung. Und die Leute tun so, als wenn sie, was können wir denn noch machen? Wie können wir das System verbessern? Grundeinkommen ist die Lösung. Ja, es ist kein Penicillin, kein Allheilmittel, aber es ist die Voraussetzung, dass eine Gesellschaft sich fortentwickelt. Was wir momentan haben, ist der absolute Vertrauensverlust. Das ist das, was der Raub der Kapitalismus aufgebaut hat bis jetzt. Wir vertrauen uns gegenseitig nicht. Also jemandem zu unterstellen, du bist ja gar nicht daran interessiert, dass wir unseren Wohlstand oder ja unsere Lebensqualität aufrechterhalten. Das ist eine Vorverurteilung, die also da fehlen die Beweise dafür. Wir lassen noch nicht mal zu, dass sich jemand bewährt. Sie würden aber nicht ausschließen, dass es schon auch Menschen gibt, die sagen, ich möchte hier gar nichts tun. Das gibt es doch ganz sicher. Gut, dass Sie das Stichwort liefern. Vielen Dank dafür. Sagen wir mal, das sind 5%. Wenn 5% von all den Leuten so denken, dass mir gehen alle am Arsch vorbei, wenn die wirklich so denken sollten, und dafür lassen wir 95% an anderen bluten, ist das die Waage der Gerechtigkeit? Übrigens, ich habe mir ein paar Zahlen vorbereitet aufgrund der Dame, mit der ich vorher gesprochen habe. Und zwar, Sie haben auch schon davon gehört, dass wir einen Sanktionsrekord dieses Jahr haben werden. Vom 1.1. dieses Jahres bis zum 30.6. sind bereits über 500.000 Sanktionen verhängt worden. Dabei steht an Nummer 1 Meldeversäumnisse mit knapp über 350.000 Fällen. Dann aufgezwungene EGVs an zweiter Stelle. Die Anzahl der eingereichten Bewerbungen reichen nicht aus. Jetzt sage ich Ihnen, wenn ich mich für einen Beruf bewerben soll und pro Monat, sagen wir, 8 Bewerbungen schreiben soll, dann ich müsste ja mich dann doppelt auf eine Stelle bewerben, damit ich überhaupt genug Stellen habe, wo ich mich bewerben kann. Weil Sie so viele Bewerbungen gar nicht schreiben können, so viele offene Stellen gar nicht. Ja, da interessiert sich aber kein Mensch für. Die Damen hinterm Schreibtisch sagen nur, sie müssten die Auflagen der EGV erfüllen. Das ist ja irgendwie, passt ja hin und vor, nenne ich. Und dann noch eine ganz wichtige Statistik. Im Jahre 2011, habe ich rausgesucht, wurden mehr als 10.400 Totalsanktionen verhängt. Das sind Sanktionen bis auf null. Und wenn Sie sich noch erinnern können, am Anfang des Gesprächs habe ich gesagt, für mich ist die Sanktion ist das Ende. Auf null, ja. Und ich möchte nicht von, also jetzt irgendetwas, also eine Stellungnahme abgeben, so wie ich handeln würde, aber vielleicht haben Sie auch schon gehört von Verzweiflungstätern, die nichts mehr zu verlieren haben. Ja, die praktisch am Schreibtisch sitzen in der AGE und mitgeteilt bekommen, ja, das ist jetzt die dritte Sanktion. Jetzt zahlen wir nicht mehr Miete und wir zahlen auch keine Krankenversicherung mehr für Sie. Das ist das Ende. So können Sie Existenzen ruinieren. Ganz sicher, ja. Ist ja klar, bei null ist die Existenz ruiniert. Herr Molly, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf, ja? Ja, okay. Ja, und für die vielen Zahlen, die Sie geliefert haben. Danke Ihnen. Gerne, tschüss. Tschüss. Ja, wir reden über diese Sanktionen gegen Hartz-IV-Empfänger. Sind sie demütigend oder konsequent? Ist natürlich auch richtig, wenn er sagt, also die 3-5% Missbrauchsfälle, die es vielleicht gibt in der Statistik, sollen wir dafür alle leiden, alle, ja, kontrollieren und sanktionieren. Stefan Kassner ist am Telefon. Wie sehen Sie das? Schönen guten Morgen an Sie. Ja, hallo. Also ich bin jetzt eher Aufstocker. Allerdings, ich bekomme Rente, Frührente oder Erwerbsminderungsrente. Und da das nicht reicht, bekomme ich einen Teil vom Sozialamt. Also da könnte ich jetzt auch viele Geschichten erzählen, was da alles schiefgelaufen ist. Ich wollte aber irgendwie noch einen anderen Punkt ansprechen, und zwar die Rhetorik, die von der Politik kommt. wenn es eben, wenn das Thema Hartz IV und Missbrauch wieder angesprochen wird. Also ich erinnere mich noch an Herrn Westerwelle mit seiner spätrömischen Dekadenz, wo er wohl mal im Duden nachgeblättert hat. Das zeugt schon so von so einem, von so einer Vorverurteilung. Oder Frau von der Leyen, die Hartz-IV-Empfänger nur alkoholsaufend ihre Kinder verprügeln sieht oder so. Ich meine, was, wenn solche Leute allein schon so eine Grundeinstellung haben? Woraus schließen Sie das bei Frau von der Leyen? Also praktisch die 100% vorverurteilt. So es gibt bestimmt ganz viele Vorurteile. Aber woraus schließen Sie das bei Frau von der Leyen jetzt? Auf was spielen Sie an? Also wenn man schon Alkohol saufen tut, dann soll man es nicht vor den Kindern machen. Also sie ist davon ausgegangen, dass sie sowieso alle Alkohol trinken, aber dann wenigstens nicht vor den Kindern. Mhm. Also es gab sehr viele Sätze von der Frau von der Leyen. Also ich habe da sehr aufgepasst, weil ich mag sie eigentlich sehr. Und gerade immer, weil sie immer so auf die Kosten angespielt wird, in diesem Staat lässt sich ja alles berechnen. Also diese Wirtschaftsvoraussagen gehen ja auf die Kommastelle in die Zukunft von 10 Jahren. Da könnte man noch mal ausrechnen, was so Politiker kosten. Also wie heißt die Bank? Hypo Real Estate, meinen Sie? Nee, ich meine den bayerischen Spielgriff. Die Adria, wo sie da von den Österreichern verarscht worden sind. Was das gekostet hat. Oder wenn ich mir Herrn Rösler angucke, wo ist eigentlich bekannt, dass er eigentlich ferngesteuert von der Pharma-Lobby ist oder diese Casino-Lobby, die da, oder diese Hotel-Mehrwertsteuer. Und was dieser Mann durch Lobbyarbeit oder durch eigene Vorteile oder sonst irgendwas den Staat kostet. Und dagegen ein Hartz-IV-Empfänger. Da fahren wir aber mit Hartz-IV-Empfängern, die alle so böse sind und den Staat ruinieren, glaube ich, da können wir uns 100.000 leisten, bevor wir uns einen Politiker praktisch damit abzahlen können. Ja, die Rechnung habe ich schon verstanden. Herr Kassner, dann danke ich auch Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf. Wir gehen weiter zu Dietmar Wolf. Hallo an Sie, Herr Wolf. Guten Morgen, Frau Guten Morgen, wie sehen Sie das? Der Vorredner hat mir schon ein bisschen was weggenommen. Also ich möchte Folgendes sagen. Es gibt ja, oder wie heißt es so schön, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich verschuldet oder unverschuldet, das ist, lasse ich mal jetzt dahin gestellt sein, bekomme jetzt vom Hartz 400 Euro abgezwackt, dann sitze ich dann in meiner Bude und sage mir, esse ich heute was oder mache ich die Heizung an? Und dafür ist für mich die Würde des Menschen, das ist dann wirklich nicht mehr gegeben. Und deswegen finde ich das auch keine Sanktion, sondern das ist wirklich eine Ausgrenzung. Ich bin schon der Meinung, dass es Möglichkeiten gäbe. Die Kommunen jammern alle und haben kein Geld und überhaupt und so viel Arbeit. Ich sag mal, wenn jetzt ein Hartz-IV-Empfänger seiner Meldepflicht oder was auch immer nicht genügt, dann würde ich den heranziehen und sagen, einen Monat arbeiten, in der Gemeinde, im Winter Schnee schieben. Es gibt immer was zu tun. Und dann hat man vielleicht wirklich einen erzieherischen Moment, dass man einfach sagt, so, jetzt musste der einen Monat arbeiten und hat dann 360 Euro dafür bekommen. Und vielleicht sagt er sich, ja, wenn das so ist, kann ich mir gleich einen Job suchen, dann verdiene ich nämlich mehr. Aber Herr Wolf, ich meine, sowas Ähnliches war mal in der Diskussion, da gab es ganz großen Aufschrei, nämlich unter dem Schlagwort Zwangsarbeit gibt es nicht in Deutschland. Also da gab es nämlich die Frage, soll man nicht alle, die von Geld der Allgemeinheit, also Hartz IV, leben, eben auch zur Arbeit oder an der Gemeinschaft anhalten. Ja, sowas wie Sie jetzt gerade gesagt haben. Aber das, ich weiß gar nicht, wäre das jetzt irgendwie die bessere Variante? Also für mich ja. Mhm. Also ich kann ja nur für mich jetzt sprechen. Für mich auf alle Fälle, ich möchte auch eine Zwangsarbeit dazu sagen. Das hört sich so nach Drittem Reich und irgendwie gut an. Ich bin schon der Meinung, wer Geld empfängt, der muss auch eine Leistung dafür irgendwo erbringen. Und was der Vorredner auch schon gesagt hat mit den Politikern, wissen Sie, dann sage ich, der letzte Bundespräsident, ja, was der so kassiert, ne? Und dann muss ich echt sagen, diese paar Hartz-IVler, die können wir uns locker leisten. Mhm. Und dann bin ich eigentlich auch schon beim Arbeitsjobsender. Das ist ja das Dekadenteste, was ich überhaupt kennengelernt hatte. Ich durfte das vor 7 Jahren auch mal genießen und fand es schon ein Hammer. Also wie das da auch abgeht, geht natürlich auch umher mit der Politik, weil wenn Sie Hartz-IV-Empfänger sind oder vorher noch arbeitslos, Sie müssen ja eigentlich diese Zumutbarkeitskriterien, die sind ja wirklich ein Hammer. Also mir wurde auch was angeboten, da habe ich gesagt, ich hab ein universitäres Studium und soll jetzt hier und dann für 6 Euro und irgendwas einen Job machen und dann noch 300 Euro Spritkosten. Also das ist auch, sag ich mal, weil es ist ja einfach, ist egal, was du bist oder wer du bist. Wir wollen dich in Arbeit bringen, dass du nämlich Steuern bezahlst. Das ist uns wichtig und nur darum dreht sich's. Und ich bin der Meinung, unser Staat müsste erst oder die Politiker müssten mal gucken, dass wir wirklich langsam mal dahin kommen, dass jeder Mensch, egal welche Bildung und Ausbildung er hat, wenn er ganztags arbeitet, einfach so viel Geld verdient, dass er davon leben kann. Dass er nicht, da sind wir wieder beim Aufstocken, nicht? Dass er nicht dann irgendwie noch... Ja, das geht auch auf die Allgemeine, das ist total asozial. Ich sag's jetzt mal, das ist in meinen Augen asozial, wenn sich die Industrie billigen Leuten bedient, die dann davon nicht leben können und die Allgemeinheit unterstützt dann... Muss dann den Lohn... Den Lohn aufstocken, ja. Die stockt den Lohn auf und die zahlt auch noch den Strom, weil sie werden davon auch noch freigenommen. Da hört es dann irgendwo bei mir auf. Und dann muss ich dann sagen, das Problem ist viel, viel tiefer. Also ich möchte nochmal resümieren, schnell sagen, wir brauchen vernünftige Löhne. Und den Herrn Westerwelle zu zitieren, wer Arbeit muss sich wieder lohnen. Also da habe ich noch nichts gemerkt, dass wir da was bewerkstelligt haben. Und man muss den Leuten auch eine Chance geben und nicht irgendwas reinwürgen. Und die paar, die wir wirklich haben, die beratungsresistent sind, die einfach frühs um 7 das Fenster aufmachen und sagen Feierabend und machen zu und legen sich wieder hin. Ich meine, ich glaube, die gibt es in jeder Gesellschaft. Die würden unserer Gesellschaft aber die können wir noch mitfinanzieren. Ja, wir finanzieren doch eh schon alles. Ja, ja. Mit meinen Steuergeldern werden Banken gerettet, da werden ganze Länder gerettet. Was weiß ich noch was? Also diese paar Hartz-IV-Empfänger, die nicht arbeiten wollen, die könnten wir uns eigentlich leisten. Dietmar Wolf, danke Ihnen. Martin Schmidt, guten Morgen an Sie. Ja, einen schönen guten Morgen. Also ich wollte jetzt eigentlich das sagen, es ist ja schon viel gesagt worden. Aber es geht darum, ich habe jetzt hier eine einmalige Position. Ich wohne jetzt direkt gegenüber von unserem Jobcenter. Mhm. Muss ganz ehrlich sagen, ich kann das Ganze auch bestätigen. Also an einigen Tagen, wenn man hier rausguckt, sieht man nur verquollene Gesichter. Mhm. Also es gibt wirklich Menschen, die dieses Gebäude weinend verlassen. Jetzt kann ich nur dazu sagen... Okay. Ja, genau. Mhm. Das kann doch nicht der Sinn der Sache sein, dass ein Mensch da als Bittsteller auftritt. Es ist ja wirklich so, sie sind ja da Bittsteller. Und dann von diesen Leuten, denen von irgendeiner Autorität, von der Regierung, wie auch immer, also da Macht über sie gegeben wurde, einfach gesagt wird, nein, lebensnotwendige Dinge zum Beispiel, auch sie bekommen das nicht. Mhm. Das kann einfach nicht sein. Also das ist wirklich ein infames System, das die Luft nicht nur zum Atmen nimmt, sondern es zerstört ihnen ja auch den letzten Lebensmut. Das ist es ja gerade. Denn eigentlich geht es ja darum, die Menschen wieder dahin zu bringen, zu sagen, ich will und kann für mich selber sorgen. Das sollte ja eigentlich... Genau, es geht darum, also es geht wirklich, eigentlich sollte das ja darum gehen, die Menschen wieder in eine feste Arbeit zu bringen. Aber wie schon so viele vorher gesagt haben jetzt, dieser Arbeitsmarkt, in den die Menschen ja jetzt ins Netz einfach mal so gepresst werden sollen, der ist ja gar nicht da. Dieser Arbeitsmarkt existiert ja einfach nicht mehr. Und neulich im Fernsehen habe ich dann noch den Herrn Tichy gehört, vom Wirtschaftsmagazin, der Chefredakteur. Und der sagte dann so, ja, die Schere zwischen Arm und Reich in Deutschland ist ja gar nicht weiter aufgegangen. Und das ist alles nur ein subjektives Bild, was wir uns da bauen. Ich möchte ihn mal bitten, einmal aus diesem Fenster zu sehen und mir das dann nochmal zu sagen. Also das kann ich definitiv nicht nachvollziehen. Und einfach Menschen durch diese Sanktionen zu erpressen, das ist nur unmenschlich. Und die große Frage ist ja auch, wohin führt das am Ende noch? Ich meine, wir haben jetzt ein System des Zwangs und des Drucks, der jetzt auf einen bestimmten Teil der Bevölkerung ausgeübt wird. Aber wohin geht das am Ende noch? Wie weit ist jetzt der Schritt bis zum nächsten Punkt, wo man dann sagt, ja, die einzelne Versorgung der Hartz-IV-Empfänger können wir uns nicht mehr leisten, das wäre ja die nächste Debatte darum, also schaffen wir, ich nenne es jetzt mal eine großzügige Weise, Wohnheime, wo man die dann praktisch gesehen zusammenfähigt. Das ist ja ein Kreislauf, der sich immer weiter aufbaut und wir haben das aus der Geschichte dieses Landes und vieler anderen Länder ja auch erlebt. dass immer wieder eine Gruppe von Menschen dann ghettoisiert oder irgendwie zusammengefecht wurde, nur um sie besser unter Kontrolle zu haben. Also Herr Schmidt, Sie mit Ihrem Blick aus dem Fenster sagen, das ist unmenschlich und da werden Menschen eben nicht dazu gebracht, ja, selbstbewusst sich eine neue Arbeit zu suchen, nein, sondern eher das Gegenteil. Überhaupt nicht. Also es scheint mir doch eher wirklich, als dass es eine Quälerei für die Menschen ist. Und ich möchte dann auch nochmal drauf kommen, weil er vorhin schon erwähnt wurde, auf den Herrn Ralf Böß aus Berlin. Und es ist jetzt tatsächlich so, dass dieser Mann seit 22 Tagen wirklich im Sanktionshungern ist. Das bezeichnet er auch selber so, auch auf seiner Website. Und er ist einer der wenigen, der sich wirklich traut, das öffentlich zu machen und wirklich mal zu zeigen, wie dieses System wirklich ist und wie es praktisch gesehen ein Leben zerstören kann. Ich glaube, er kriegt momentan 37,40 Euro oder so noch im Monat. Und davon kann man einfach nicht leben. Und nun stellen sich unsere werten Vertreter von der BA in Nürnberg dahin und tun auch noch so, wir loben jetzt diese Massensanktionen, diese über 1 Million Sanktionen in den höchsten Himmel, als wenn das was Positives wäre. Ja, Herr Schmidt, ich danke Ihnen für Ihren Anruf, ja? Ja, eine gute Nacht wünsche ich. Danke, Ihnen auch. Tschüss. Und dann sind wir bei Guido Röseler. Guten Morgen, Herr Röseler. Würden Sie auch sagen, das ist unmenschlich? Ja, es ist auf jeden Fall unmenschlich, dass man sich, wenn man eine Einladung vom Arbeitsamt bekommt, da vielleicht 3-4 Mal im Jahr hin muss. Ich meine, das ist ein bisschen ironisch. Ironisch. Denn ich habe einen Bekannten, der hat mir erzählt, ja, ich habe eine 20-prozentige Kürzung, dann war es plötzlich eine 30-prozentige. Und ich denke, was hast du denn, Junge? Bis der mal rausrückte, ja, ich habe so 5-6 Termine oder so nicht wahrgenommen. Unentschuldigt, wenn er krank wäre, wäre ja was anderes. Aber der hat verschlafen einfach. Und da kann doch mir keiner erzählen, dass das unmenschlich ist, sich mal so einen Termin mal wahrzunehmen. Dass die sagen, ja, so und so, kommen Sie mal um 8:30. Ja. Also und außerdem ist das Arbeitsamt auch nicht dafür da, mir eine Arbeit zu suchen. Denn die meisten Leute haben doch Internet. Da stehen Jobs drin, kann ich Ihnen mal verraten. Na, Herr Röseler, aber dafür ist diese Arbeitsagentur ja schon gedacht, nicht? Dass es sie in Arbeit bringt, dass es sie vielleicht fortbildet oder das selber mit. Ja, gut. Aber, nicht, aber schon auch nach Jobs sucht. Was manche sich einbilden, vielleicht haben sie vor 10 Jahren mal, weiß ich nicht, Bankkaufmann gelernt. Nach 10 Jahren brauchen sie da gar nicht mehr aufzutauchen. Also sie wollen mehr Eigenverantwortung und Eigeninitiative. Die ist doch da. Der Leute, die ist da. Das Arbeitsamt nimmt mich doch nicht an die Hand. Ich bin doch kein 12-Jähriger. Ja, aber vielleicht brauchen sie ja ein bisschen Hilfe beim Gucken, wo gibt's noch irgendwas. Vielleicht finden sie, vielleicht haben ja auch nicht alle Menschen Internet, um zu gucken. Also das ist schon auch Aufgabe der Arbeitsagentur, für sie auch einen Job zu suchen und oder ihnen zu helfen dabei. Aber erstmal ist es meine Aufgabe, da aufzutauchen und nicht da einen auf kranken Mann zu machen oder auf ich habe verschlafen oder so. Da kann ich aber auch die Leute vom Arbeitsamt auch ein bisschen verstehen. Ja, ich bin ja, Sie sind jetzt, glaube ich, der Erste, wenn ich das hier richtig sehe, der sich ja, der hier anruft und sagt, doch, man muss auch was erwarten können von den Leuten, die ja dann das Geld von allen Steuerzahlern bekommen. Ja, ich sage immer eins, es ist ja so, es geht ja nicht nur um die 374 Euro Hartz IV. Da wird die Miete bezahlt, Mietnebenkosten und Heizung und so weiter. Das muss ja ein Mensch erstmal verdienen, um auf diese Kosten zu kommen. Also, was wollen die eigentlich? Wir sind doch hier nicht in der DDR, wo jeder, wenn der Bleistift kaputt ist, darf der erstmal 3 Wochen zu Hause bleiben. Also ein bisschen muss man auch von den Arbeitslosen was verlangen können. Und wie weit würden Sie gehen? Wo würden Sie sagen, also was muss man verlangen können? Zumindest den Termin wahrnehmen. Das ist ja schon mal das Erste. Oder nicht? Also das ist ja wohl das Wenigste, was man von einem Arbeitslosen verlangen kann, dass er eine Aufforderung, eine Einladung Folge leistet. Also wenn das schon zu viel verlangt ist, ja dann gute Nacht. Also Herr Rösler, dann danke ich Ihnen für Ihren Anruf. Jo, ich danke Ihnen auch. Ja? Bis dann. Tschüss. Tschüss. Denn, ja, darauf beziehen sich ja wohl die Mehrheiten dieser Kürzungen, dieser Sanktionen auf das Nichtwahrnehmen von Terminen. Diana Amann am Telefon. Frau Amann, schönen guten Morgen an Sie. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo, ich rufe jetzt hier gerade direkt aus der Ralf-Böß-Aktionszentrale an. Wir hatten jetzt ja gerade ein paar Mal von Herrn Böß gesprochen. Der liegt jetzt gerade hier neben mir im Bett, seit 22 Tagen jetzt am Hungern quasi. Und macht eben auf die Menschenrechtsverletzung im Sanktionssystem, im Hartz-IV-System aufmerksam. Und ich wollte mich da jetzt auch nochmal zu äußern, weil gerade der Vorredner ja das so geschildert hat. Ich finde das halt immer interessant. Es gibt ein paar Leute, die man so mal kennenlernt, die dann vielleicht auch so rausprosaunen. Oh ja, ich habe Hartz-IV und das ist ja auch alles super easy und ich mache ja gar nichts und so. Diese Leute, die fallen einem irgendwie auf und die werden auch medial wahnsinnig nach draußen gestellt, ja. Was aber wirklich nach hinten rum passiert, das wird den Leuten überhaupt nicht gesagt. Weil wenn dann jetzt jemand sich aufregt, ja, die gehen nicht mal zu den Terminen. Ja, diese Termine sind zum Teil auch einfach nur unsinnig, weil ich kriege da keine Arbeit vermittelt. Ich werde dann nur hinzitiert und kann mir dann wieder eine neue Eingliederungsvereinbarung, eine Vereinbarung, das heißt Vereinbarung ist aber keine, das wird ja zwangsverfügt im Notfall, mir da geben lassen. Beziehungsweise habe ich ja beim Hingehen zum Arbeitsamt immer nur Angst. Ich weiß ja gar nicht, was die machen. Die brauchen ja nur mal einen Fehler machen, dann werde ich vielleicht sanktioniert. Ich habe gerade letztens von jemandem gehört, der hat sich so bemüht, alles richtig zu machen. Dann hat das Jobcenter einen Job von ihm falsch berechnet und er kriegt Sanktionen, weil es heißt, er hätte jetzt weniger verdient als vorher. Diesen Job hätte er nicht annehmen dürfen. Und das sind einfach, das passiert dann einfach mal. Man ist also dieses Argument, was ja einleuchtend ist zu sagen, Mensch, das muss man doch erwarten können, dass man da Termine wahrnimmt, nicht? Also das ist doch das Mindeste, was man erwarten kann. Sie kriegen Arbeitslosengeld, dann müssen Sie doch zu den Terminen gehen. Sie sagen, da muss man auch auf den einzelnen Fall gucken, warum jemand diese Termine vielleicht nicht wahrnimmt. Ja, vor allem die meisten nehmen die ja wahr. Die meisten wollen doch auch arbeiten. Und es gibt dann immer so schöne Euphemismen, ja, Anreize, Arbeitsanreize, worüber reden wir hier eigentlich? Es geht hier um Zwang unter Lebensbedrohung. Das hatte der eine jetzt eben auch schon gesagt. Wenn man über, ich sage das jetzt mal so, wir reden hier über Menschen, wir haben ein so hohes Ideal inzwischen von Arbeit, dass wir das höher setzen als alles andere. Wir sehen ja schon gar nicht mehr, wie wir diese Leute bestrafen, als wenn man jetzt eine Abstimmung machen könnte darüber, ob Menschen noch ein Existenzrecht haben, wenn sie nicht arbeiten gehen. Selbst wenn die Mehrheit der Bevölkerung dafür wäre und sagen würde, ja, diese Leute müssen auf null sanktioniert werden, ich frage mich, was hier los wäre in diesem Land, wenn wir darüber debattieren würden, ob Türken, Juden oder Katholiken noch ein Existenzrecht haben. Bei Arbeitslosen reden wir aber so. Da wird einfach mal auf null gestrichen. Das ist eine Katastrophe. Ja, wobei man sagen muss, hier hat jetzt gar niemand so geredet. Genau, bin ich auch total glücklich drüber. Ich denke nur, es existiert so viel noch in den Köpfen der Menschen, wenn man darüber redet, die müssen schon bestraft werden, wir müssen ja Anreize schaffen. Ja, unter Folterandrohung, das ist doch kein Anreiz. Das ist vielleicht doch noch ein ganz wichtiges Stichwort, nicht? Also, dass es kein Anreiz ist, Druck auszuüben, dass nicht dieses Gefühl von Kooperation oder von Hilfe entsteht, ganz offensichtlich, bei vielen Menschen jedenfalls. Genau. Sie sagen, Sie sind neben dem Herrn Böß, der da seit 22 Tagen im Hungerstreik ist. Warum genau? Vielleicht erklären Sie es nochmal. Ja, ganz kurz. Es ist kein Hungerstreik. Er zeigt ja nur die Konsequenzen auf, die das Hartz-IV-System bietet. Dass man sich nichts mehr zu essen kaufen kann. Genau, er hat ja kein Geld mehr bekommen. Es wird immer gerne so dargestellt, als wenn er das jetzt hier freiwillig einfach mal so lustig vor sich hin macht. Er will ja nur zeigen, was allen anderen passiert, die man nie sieht. Das sind dann die Leute, die nachher am Mülleimer die Flaschen sammeln, die vielleicht kriminell werden oder irgendwann sich, wie der andere Vorredner sagte, den Strick nehmen. Die fallen einfach nicht auf und er versucht es eben öffentlich zu machen. Und er musste 37 Euro, sagte irgendjemand? Ja, 37,40 Euro hat er noch bekommen. Weil ihm das andere wegsanktioniert worden ist. Und mit welchen Begründungen? Also im Grunde für das Jobcenter ist natürlich die Begründung, dass er die Callcenter-Jobs abgelehnt hat. Für ihn selbst ist aber die Begründung, dass er einen anderen Arbeitsbegriff hat. Er fragt sich eben, ob das Jobcenter das Recht hat, Leuten sinnvolle Arbeit zu verbieten, weil er die ganze Zeit Vollzeit ehrenamtlich beschäftigt ist. Er arbeitet ja die ganze Zeit für die Gesellschaft. Und das ist der Punkt, wo das bedingungslose Grundeinkommen ja einsetzt, zu sagen. Also, dass dann eben Arbeitskraft freigesetzt wird, um zum Beispiel diese Arbeit zu tun. Seit 22 Tagen im Hungerstreik, wie geht es ihm? Naja, im Moment eigentlich noch ganz gut, weil er das so auf Fastenkur-mäßig macht. Also er hat sich da vorher Rat geholt, wie man da am besten durchkommt. Gemüsebrühe habe ich gelesen, Wasser. Genau. Und es geht besser, als er es gedacht hat. Wie lange soll das gehen? Naja, wir wissen noch nicht, wie das Ende ist. Also weil im Grunde kann er ja nicht sagen, irgendwann, ja, jetzt nehme ich doch einen Callcenter-Job an. Selbst dann würden die Sanktionen ja weiterlaufen. Frau Amann, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf. Ja, danke auch. Danke, tschüss. Und das ist ja dann noch ganz passend, dass gerade sie am Schluss noch angerufen hat, weil über diesen Herrn Böß ja so viel doch gesprochen worden ist in dieser Nacht. Ich danke Ihnen allen für Ihre Anrufe zum Thema Sanktionen gegen Hartz-IV-Empfänger, demütigend oder konsequent. Unser Thema heute Nacht, mein Name ist Monika von Weber. Und wenn Sie mögen, morgen reden wir wieder. Tschüss.